Wir müssen leider sterben, denn alles wird ja nur noch schwerer. Wir werden es nicht mehr. Sänger, die Bier, Sänger, die freie Bier, Sänger, die freie Bier, Sänger. Wir gehen auf jeden Fall und haben uns Spaß. Wir werden niemals müden und bringen dann noch Gas und saufen. Bandenklassen! Hallo Hamburg! Danke, danke. Okay, fängt ganz gut an. Snack